Nur du und ich, nur ich und du, Astronauten Rendezvous. Wir sind schwerelos verliebt und nur der Mann schaut uns. Nur ich und du, nur du und ich, kurz gesagt, ich liebe dich. Kleiner Stern, ich hab dich gern. Ich liebe dich.